Weh dem, der lügt. Fünfter Aufzug. Vor den Wällen von Metz, im Hintergrunde ein großes Tor, die daran fortlaufende Seitenmauer, zum Teile von Bäumen verdeckt, rechts im Vordergrunde eine Art Scheune mit einer Flügeltüre. Es ist vor Tag und noch dunkel. Leon öffnet die Tür der Scheune und tritt, jene hinter sich zuziehend, heraus. Leon. Die Sonne zögert noch, es ist dunkle Nacht und dunkel wie das All ist meine Brust. Zurückblickend. Da liegen sie und schlafen wie die Kinder, ich aber, wie die Mutter, bin besorgt, o daß ein Teil doch jenes stillen Glücks, die Freudigkeit am Werk, mir wär beschieden. Nach vorn kommend. So weit gelang's, der Strom ist überschritten, wir sind im Jenseits, das so fern uns schien, zwar wohnen Feind auch hier, doch weiß ich nicht, die Gegend, sonst belebt und menschenvoll, ist öd und leer, und der Begegner flieht, zwar sicher das vor allen unsern Weg, doch fehlt auch, der den Weg uns deutend künde. Die Stadt hier deucht mich Metz, der Feinde Burg, wo sie die Wache halten übers Land. Ist die im Rücken, nähert sich die Heimat. Ich wünschte Flügel unserm Zauderschritt, doch wag ich's nicht, das Schläferpaar zu wecken, sie sind ermüdet bis zum bleichen Tod. Trag du allein, Leon, trag du für alle, und wenn wir nun vor meinem Herrn stehen, wie tritt mit eins sein ehrfurchtheischend Bild durch Nacht und Dunkel vor mein irres Auge, sein letztes Wort war Mahnung gegen Trug, und nun wie bunt, was alles wir vollführt, die Tochter aus dem Vaterhaus geraubt, geraubt, gestattet mindestens, dass sie folge. Wie werd ich stehn vor meines Herrn Blick, und dann, was wird aus ihr, die uns gefolgt in Kinderhaft, unschuldigem Beginnen, Vertrauen schöpfend aus dem Gaukelspiel, des Zweck war, zu entfernen das Vertrauen? Ich kann nicht glauben, dass sie jenen liebt, den Jüngling Attalus ist gleich sein Wesen verändert und gebessert seit der Zeit, als er hinwegschied aus der wilden Fremde. Erst schien sie mir mit Neigung zugetan, doch trieb mein Weigern, achtlos ernstes Mahnen, von mir sie fort zu ihm. Sie liebt ihn nicht, und doch geht jedes Wort, das sie ihm gönnt, wie Neid und Hass durch meine trübe Seele. Nur in der Nachtruh erst, da fiel ihr Haupt im Schlaf herabgesenkt an meine Brust. Ein stärkerer Atemzug klang wie ein Seufzer, so warm das Haupt, so süß des Atems wehn. Mir drang es fröstelnd bis ins tiefe Mark, vielleicht denkt sie an ihn. Da stand ich auf und ging heraus und plaudre mit der Nacht. Der Osten grau, der Tag scheint's, will erwachen. Vielleicht erkenn ich nun des Weges Spur, vielleicht, daß in der sonderbaren Öde ein Wanderer. Horch, war das nicht ein Schritt? Was soll die Vorsicht da, wo Vorsicht hemmt? An der linken Seite leise rufend. Ist hier ein Mann? Geht jemand diese Wege? Nun wieder still. Doch nein, wer geht? Gebt Antwort! Knecht Kattwalz, der hinter ihm auftritt und ihn rückwärts fasst. Erster Knecht. Die Antwort hier. Leon. Verrat. Erster Knecht. Du selbst Verräter. Zweiter Knecht, links im Vordergrunde auftretend. Zweiter Knecht. Ist er's? Erster Knecht, mit Leon ringend. Er macht sich los. Zweiter Knecht, ich komme. Leon hat sich losgerungen. Fort, eh noch mein Amt vollendet, fängt mich niemand. Geht wieder nach der andern Seite. Katwald Schaffer kommt. Schaffer, so habt ihr sie. Erster Knecht, dort einer. Schaffer, nun, wo der, dort sind die andern auch, kommt nur heran. Galumir tritt auf. Galumir, ha du, das Mädchen wo, eh, oh, mein Schwert. Er zieht sein Schwert. Schaffer, seid ruhig nur, sie können nicht entrinnen. Leon, lechzt ihr nach meinem Blut? Wo denn? Hier bin ich. Die Rache sucht des Schadens Stifter, ja. Wollt ihr das Mädchen, eures Herren Tochter? Ich will sie bitten, dass sie mit euch zieht und geht sie gut. Wenn nicht, so steht mein Blut. Die Hand an ein dolchartiges Messer legend, das er im Gürtel trägt. Für sie auch ein, wie ganz für jenen andern. Schaffer, wo sind die beiden? Sprich, hier hilft kein Leugnen. Leon, ich leugne nicht und habe nicht geleugnet. Hier sind sie, schaut, doch haltet euch entfernt. Er hat die Tür der Scheune geöffnet. Man sieht Attalus und Etrita in halbsitzender Stellung auf Strohbinden schlafend. Rührt euch die Unschuld nicht ob ihrem Haupt, wie Gottes Atem weht des Schlafes Atem aus ihrer Brust, indes sie dort bei ihm. O Schlaf, du Anfang unserer Seligkeit, nur unterbrochen von trübem Wachen, sprecht sachte, leise, dass ihr sie nicht weckt. Er schließt die Tür. Nun aber noch, der Erste, der sich naht, er fällt ein Opfer seines raschen Eifers. Noch einmal die Hand am Messer. Ist's einer auch nur, droht's doch allen gleich. Schaffer, da Galumir auf Leon eindringen will. Wozu auch ohne Not, er hat ein Waffen, und jener andere steht, erwacht ihm bei. Hier ist Jametz, der unsern starke Weste, da drin sind Fesseln, Bande, sichre Kerker und Helfer, der gefahrlos Lustgen jagt. Poch einer dort ans Tor, wir stehen und wachen. Einer geht hin. Leon. Nun denn, sie haben mich umstellt mit Netzen, da hilft denn einer nur, und der bist du, mit aufwärts gestreckten Armen. In deinem Auftrag ging ich in dies Land, durch meines Herren Mund hast du gesprochen, aus seiner frommen Werke reichem Schatz gab er mir deinen Beistand auf die Reise, und nimm die Hilfe nicht, bevor sie half. Ich weiß, Unmögliches schein ich zu heischen, doch ist ja möglich, das nur, was du willst und was du nicht willst, das nur ist unmöglich. Um mich nicht fleh ich, nein, für ihn, um sie. Ein Menschenleben, ach, es ist so wenig, ein Menschenschicksal, aber ist so viel. Beschirm sie gegen Feinde, gegen sich. Das Mädchen, zu den ihren heimgekommen, wird im Gewöhnen wild und arg wie jene. Und Attalus, wir wissen's beide, Herr, er ist nur schwach. Kehrt er in neue Haft, fällt er verzweifelnd ab von deinen Wegen, sein Oheim aber segnet sich und stirbt. Das soll nicht sein, das darf nicht, nicht wahr? Nein, er fällt auf die Knie, Schaffer. Er ist verwirrt und spricht mit Luft und Wolken nach rückwärts. Kommt niemand noch? Leon, horch, welch bekannter Klang! Aus der Stadt tönt der entfernte Laut einer kleinen Glocke. So tönen ja der Christen fromme Zeichen, die Gläubigen versammelnd zum Gebet. Schaffer, du irrst, da drin sind keine Christenvölker, da ehrt man Wodan und den starken Teut. Man kommt. Leon, wohlan, so gilt es denn das Letzte. Ich bitte nicht mehr Hilfe, nein, ich fordre, ich bitte immer noch, ich bitte, Herr, als ich von deinem frommen Diener schied, da leuchtete ein Blitz in meinem Innern, von Wundern sprach's, ein Wunder soll geschehen, und so begehr ich denn, ich fordre Wunder, halt mir dein heilig Wort, weh dem, der lügt. Er springt auf, die Tore gehen auf, Gewaffnete treten heraus, unter ihnen ein Anführer, glänzend geharnischt. Schaffer, der sich dem Tore genähert, zurückweichend. Die sind der Unsern nicht, Anführer. Hier, Feinde, greift! Schaffer, immer zurückweichend. Ist das nicht Metz, der Unsern starke Weste? Anführer, noch ehe gestern war's der euren Stadt, ein Überfall bei Nacht gab sie uns eigen. Glockentöne von Neuem. Und schon tönt heller Klang der frommen Glocken in Eile aufgerichtet zum Gebet und lockt zu glauben, die da liebend hoffen. Leon, zu Attalus und Etrita, die aus der Hütte getreten. Hört ihr? Chorknaben kommen aus dem Tore. Anführer, der fromme Kirchenvogt, er selber, des Sprengel überall, wo Hilfe not, er kam herbei in seines Herren Dienst, zu streuen Aussaat christlicher Gesittung. Dort kommt er, seht, ergebt euch Gott und uns. Gregor tritt heraus. Leon, zu Attalus, dort euer Ohm, lauft hin. Attalus, auf ihn zueilend. O Herr, mein Herr! Gregor, mein Attalus, mein Sohn, Gott, deine Gnade! Sie halten sich umarmt. Leon, Etritas Gesicht zwischen beide Hände fassend. Etrita, schau, da sind wir bei den Unsern! Sie loslassend. Ja, so, du bist im Ganzen doch der dunkle Fleck. Etrita, sich von ihm abwendend. Bin ich? Da muss ich mich denn selber reinen. Gregor, so halt ich dich in diesen meinen Armen. Attalus will sich vor ihm auf die Knie niederlassen. Er hebt ihn auf. Ich habe viel um dich gesorgt, mein Sohn, nicht nur wie du der Haft wohl frei und ledig, nein, um dich selbst, um all dein Sein und Tun. Ein Schleier fiel von dem bestochenen Auge, du bist nicht wie du sollst, wir wollen sehen, ob wir durch Sorgfalt künftig das ersetzen. Nun aber sag, kamst du allein hierher, war nicht ein anderer bei dir, den ich sandte? Attalus, auf Leon zeigend, dort steht er, dem ich's danke, dort mein Schutz. Gregor, ha, du mein toller Bursch, mein wackrer, treuer, hier meine Hand, nicht küssen, drücken, so. Nun, hübsch gelogen? Brav dich was vermessen, mit Lug und Trug verkehrt? Ei ja, ich weiß. Leon: Nun, gar so rein ging's freilich denn nicht ab. Wir haben uns gehütet, wie wir konnten. War stets und ganz, war nur der Helfer, Gott. Gregor: Das ist er auch in allen seinen Wegen. Zum fränkischen Anführer: Und so in seinem Namen bitt ich euch, lasst los die Männer hier, gönnt ihnen Heimkehr. Auf Galumir und die Seinen zeigend. Es wäre denn, es fühlte einer Trieb im Schoß der Kirche. Nun, sie wollen nicht, geht immer nur mit Gott. Hier ist kein Zwang, am Ende zwingt die Wahrheit jeden doch. Sie braucht nicht äußere Helfer und Beschützer. Wer sie auch Wahrheit sonst, zieht hin in Frieden. Galumir, auf Edrita zeigend. Die dort, Schaffer, benützt die Freiheit, die sie gönnen, eh sie's gereut. Sie sind wohl töricht genug. Er zieht ihn nach sich, die seinigen folgen, von einigen Gewaffneten geleitet. Gregor, der einige Schritte nach der Stadt gemacht hat. Ihr steht noch immer da, folgt nicht zur Stadt, Attalos. Hier ist noch eine, Herr, die deiner harrt. Edrita tritt vor. Sie ist des Katwald, meines Hüters Tochter. Gregor, stark. Leon, tatst du mir das? Leon, verzeih, du Herr. Edrita, er wird euch sagen, dass nicht er es war, dass wider seinen Willen fast ich folgte. Auch ist es so. Gregor, was brachte dich dazu? Edrita, was mich zuerst zu diesem Schritt bewog, ich wußt es damals nicht, nun aber weiß ich's, doch sei's vergessen auch für jetzt und stets. Der zweite Grund, der edlere, der reine, er bleibt wie damals, also jetzt und immer. Du botst nur erst den Männern unseres Volks der Kirche heil, sie aber wollten nicht. Schau, eine hier, die wollte und die will, nimm auf mich in die friedliche Gemeine. Gregor, und ohne deines Vaters Willen denn? Edrita, holt er sie selbst, gib ihm zurück die Christin, dem Christen nur, vertrau ich, gibst du sie. So pflanzt sich fort des guten schwacher Same und künftig heil entsprießet für mein Volk. Gregor, mir ziemt's zu kargen nicht mit dem, was aller, und deinen Vorsatz weiß ich nicht zurück. Attalos, und dann noch eins, ich will ihr wohl, o Herr, und wenn? Gregor, was nur? Attalos, wenn du's gestattest, wollt ich. Gregor, was Neues denn, das war sonst nicht dein Sinn. Attalos, als ich gefangen lag in harten Banden, war sie die einzige, die nicht rau und wild. Dann auf der Reise hielt sie sich an mich, nahm meinen Arm und sonst auch. Herr, du siehst, Gregor, ich sehe, dass sie hold und wohlgetan. Attalos, auch stammt sie von den Grafen her im Rheingau. Gregor, und also meinst du auch dir ebenbürtig? Gib nicht für einen Ahn, so alt er ist, den Ältsten auf, den ersten aller Ahnen, ihn, der da war, eh noch die Sonne war, der niedern Staub geformt nach seinem Bild, des Menschen Antlitz ist sein Wappenschild. Ich hatte andere Absicht wohl mit dir, doch, wenn es Gottes Wille nun, zu Edrita. Und du? Etrita. Ich denk vorerst, in Einsamkeit zu leben. Was du sodann gebeutst, das will ich tun. Gregor. Die Zukunft mag denn lehren, was sie bringt. Vorerst reich ihm als Schützer deine Hand. Leon. Da Attalus die Hand ausstreckt und Etrita im Begriff ist, die ihre zu heben. O Herr! Gregor. Was ist? Warum stehst du so fern? Leon. Ich nahe denn, um Urlaub zu begehren. Gregor. Urlaub? Warum? Leon. Das Reisen wird Gewohnheit, reist einer nur ein Stück mal in die Welt. Und dann, ihr wisst, mich trieb wohl stets die Lust im Heer des Königs. Gregor. Das wär's? Leon. Ja, das ist's. Gregor. Dich treibt ein anderer Grund. Leon. Fürwahr, kein anderer. Gregor. Weh dem, der lügt. Leon. Man sollte ja doch meinen. Gregor. Noch einmal. Weh dem Lügner und der Lüge. Leon. Nun, Herr, das Mädchen liegt mir selbst im Sinn. Will sie mich nicht, mag sie ein anderer haben, doch zusehen eben, wie man sie vermählt. Etrita, auf ihrem Platze bleibend. Leon. Leon. Ja, du. Etrita. Leon. Und ich. Leon. Wie nur? Etrita. War ich gleich anfangs dir denn nicht geneigt? Leon. Doch in der Folge kam's gar bitter anders. Du gingst mit Attalus. Etrita. Ei, gehen musst ich, du aber stießest grausam mich zurück. Leon. Auf Gregor zeigend. Es war ja wegen dem, er litt es nicht, sollt ich mit Raub und Diebstahl zu ihm kehren. Etrita. Du aber stahlst mein Inneres und hast's. Leon. Und willst dich doch vermählen? Etrita. Ich? Mit gefalteten Händen den Bischof vertrauensvoll anblickend. O nein! Gregor. Wer deutet mir die bunt verworrene Welt? Sie reden alle Wahrheit, sind drauf stolz, und sie belügt sich selbst und ihn, er mich und wieder sie, der lügt, weil man ihm log, und reden alle Wahrheit, alle, das Unkraut, merk ich, rottet man nicht aus, Glück auf, wächst nur der Weizen etwa drüber. Zu Attalus. Es steht nicht gut für uns, was denkst du, Sohn? Attalus, nach einer Pause. Ich denke, Herr, das Mädchen dem zu gönnen, der mich gerettet, ach, und den sie liebt. Gregor, so recht, mein Sohn, und daß dir ja kein Zweifel, ob ihres Gatten Rang und Stand und Ansehen, von heut an, merk, hab ich der Neffen zwei. Der König tut mir auch wohl was zuliebe, da frei er immer denn das Häuptlingskind. Du bist betrübt, heb nur dein Aug vom Boden. Du wardst getäuscht im Land der Täuschung, Sohn. Ich weiß ein Land, das aller Wahrheit thron, wo selbst die Lüge nur ein buntes Kleid, das schaffend er genannt, Vergänglichkeit, und daß er umhing dem Geschlecht der Sünden, daß ihre Augen nicht am Strahl erblinden. Willst du, so folg, wie früher war bestimmt. Dort ist ein Glück, das keine Täuschung nimmt, das steigt und wächst bis zu den spätsten Tagen. Und diese da? mit einer Bewegung der verkehrten Hand sich umwendend, »Sie mögen sich vertragen.« Da Leon und Etrita sich in die Arme stürzen und Gregor eine Bewegung fortzugehen macht, fällt der Vorhang.